Good morning, good morning, good morning. Tomorrow has come. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Der morgige Tag ist gekommen. So, let's talk about the loving Father. Lass uns über den liebenden Vater sprechen. We have all this stuff going on in the Old Testament that we can't figure out. Wir haben all dieses Zeug, was im Alten Testament vor sich geht, was wir nicht begreifen. And it we might not even explain. Es wird nicht einmal erklärt. But listen to me. Hör mir zu. Jesus did not only come to bring the new covenant. Jesus kam nicht nur, um den neuen Bund zu bringen. Jesus did not only come to die on the cross. Jesus kam nicht nur, um am Kreuz zu sterben. Jesus did not only come to give us life abundantly. Jesus kam nicht nur, um uns das Leben in Fülle zu geben. Jesus not only came to destroy the works of the devil. Jesus kam nicht nur, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus also came to reveal us the Father. Jesus kam auch, um uns den Vater zu offenbaren. You know, anything that you can experience through the Old Testament, alles was du durch das Alte Testament erfahren kannst, will be trumped by what Jesus revealed. Wird übertrumpft durch das, was Jesus offenbarte. Let me explain this to you in different words. Lass mich dir das in anderen Worten erklären. If you place any value on absolutely anything in the Old Testament, wenn du irgendeinen Wert zu absolut allem im Alten Testament legst, that is a higher value than in how Jesus revealed the Father, das einen höheren Wert hat, als wie Jesus den Vater offenbarte, you have a serious problem. Hast du ein ernsthaftes Problem. For me to do this is as illogical as sacrificing a sheep. Für mich dies zu tun, ist das so unlogisch wie das Opfern von Schafen. Because everything in the Old Testament points to Jesus, so without Jesus nothing makes sense. Alles im Alten Testament deutet auf Jesus hin und ohne Jesus ergibt nichts einen Sinn. So what comes to your mind the moment you think about God is very important. Was dir in den Sinn kommt, wenn du an Gott denkst, ist sehr wichtig. If I would treat, I have three sons. Ich habe drei Söhne. If I would treat my children, or if I would have treated my children, the way that many people say God treats his children, wenn ich meine Kinder so behandle, hätte, wie viele Leute sagen, dass Gott seine Kinder behandelt, I would not be preaching it. Würde ich hier nicht predigen. I would be in prison for child abuse. Ich wäre im Gefängnis wegen Kindesmissbrauchs. You know, God doesn't inject cancer cell into his children because they disobeyed him. Gott initiiert seinen Kindern keine Krebszellen, weil sie ihm nicht gehorchen. If you do that to your child, you're going to prison for a long time. Wenn du das deinem Kind antust, wirst du für lange Zeit ins Gefängnis gehen. You know, Jesus said that we are bad fathers and God is a good father. So why do we attribute bad stuff to a good father? Jesus sagte, ihr seid schlechte Väter und Gott ist ein guter Vater. Warum schreiben wir einem guten Vater schlechte Dinge zu? Think about this. Denk darüber nach. Look at Ephesians chapter 3 verse 14 in the Passion translation. Schau Epheser 3, 14 in der Passion Übersetzung an. Unfortunately, we have to translate this freely for Portuguese and German speaking people. Für die portugiesisch und deutsch sprechenden Leute müssen wir dies leider frei aus dem Englischen übersetzen. But look what it says in Ephesians 3:14. Schau, was es in Epheser 3:14 heißt. So I kneel humbly in awe before the Father of our Lord Jesus. So knie ich demütig in Ehrfurcht vor dem Vater unseres Herrn Jesus. The Messiah, the perfect father of every father and child in heaven and on earth. Des Messias, dem vollkommenen Vater aller Väter und Kinder im Himmel und auf Erden. Listen, there is only one perfect father and that's our father in heaven. Es gibt nur ein vollkommener Vater und das ist unser Vater im Himmel. So why do we get so stuck on what our earthly father did instead of connecting to our heavenly father? Warum halten wir so sehr fest an dem, was ein irdischer Vater getan hat, anstatt uns auf unseren himmlischen Vater zuzuwenden? Listen. Hör zu. God does not make things bad so that good can come out of it. Gott macht nicht Dinge schlecht, damit Gutes daraus kommen kann. Don't attribute the bad stuff to God. Schreibe die schlechten Dinge nicht Gott zu. Can God use bad things and bring great things out of it? Kann Gott schlechte Dinge benutzen und großartige Dinge hervorbringen? Listen. Hör zu. Yes, he can do it, but this is the testimony of his greatness and of his redemptive purpose. Ja, das kann er. Dies ist aber ein Zeugnis seiner Güte und seiner erlösenden Absicht. But this is not to represent his design. Doch das dient nicht dazu, sein Wesen zu repräsentieren. God is not a God that makes bad things and lets good things come out of it. No way! Gott ist nicht ein Gott, der schlechte Dinge tut und Gutes daraus entstehen lässt. Nein, auf gar keinen Fall. God in his greatness can make good things come out of bad stuff. Gott kann in seiner Großartigkeit gute Dinge aus schlechten Sachen entstehen lassen. He can do that! Er kann das machen. But he's not God not causing the bad stuff. That's not his nature. Aber es ist nicht Gott, der das Schlechte verursacht. Das ist nicht sein Wesen. You know, the devil always wants to mess with identity. Der Teufel will immer unsere Identität durcheinander bringen. The devil lies to us about who God is. Der Teufel lügt uns an, wer Gott ist. And in turn he lies to us about who we are. Und im Gegenzug lügt er darüber, wer wir sind. Everything is about identity. Alles dreht sich um Identität. Through rebellion, the devil lost his place of identity. Durch Rebellion verlor der Teufel seinen Platz der Identität. He's trying to do the same thing with you and me. Er versucht das Gleiche mit dir und mir zu tun. He's now trying to get you and me to the place where we also lose our identity. Er versucht jetzt dich und mich dorthin zu kriegen, wo auch wir die Identität verlieren. And now he's always trying to question God's identity in our heart. Und nun versucht er immer die Identität Gottes in unseren Herzen in Frage zu stellen. If we open our hearts to these lies, we're gonna just suffer terribly. Wenn wir unsere Herzen für diese Lügen öffnen, werden wir schrecklich leiden. Look at me. Schau mich an. Freeway sign never defines the city. It simply points to it. Ein Autobahnschild beschreibt keine Stadt. Es weist auf sie hin. Think about it. Denk darüber nach. The whole Old Testament is nothing but a freeway sign. Das ganze Alte Testament ist nichts anderes als ein Autobahnschild. It points us to somewhere. Es weist uns den Weg. Who God is not revealed in the Old Testament. It's revealed in Jesus Christ. Wer Gott ist, wird im Alten Testament nicht offenbart. Es wird in Jesus Christus offenbart. Everything else points to Jesus. Alles andere weist auf Jesus hin. So it is just as stupid to study the Old Testament and build a theology about how God is. Es ist genauso dumm, das Alte Testament zu studieren und eine Theologie daraus zu machen, wie Gott ist. Than to simply read a freeway sign and now you already figure out what the city is all about. Wie ein Autobahnschild zu sehen und herauszufinden, wie die Stadt ist. You know, when I started this journey more than 25 years ago, I think. Als ich diese Reise vor mehr als 25 Jahren begann. This was a huge conflict between Debbie and me. War dies zwischen Debbie und mir ein riesiger Konflikt? Because Debbie said, "You don't even appreciate the Old Testament." Debbie sagte, du schätzt nicht einmal das Alte Testament. She said, the only thing you're talking about is Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus and the Gospels in the New Testament. Das Einzige, worüber du sprichst, ist Jesus, Jesus, Jesus, Jesus und die Evangelien im Neuen Testament. Because Debbie loved all the stories of the Old Testament. Debbie liebte die Geschichten im Alten Testament. And I did too. Und ich auch. But my approach changed. Aber mein Ansatz änderte sich. You know, I suddenly didn't preach theology anymore on anything based in the Old Testament. They were simply all signs to point to Jesus. Plötzlich predigte ich keine Theologie mehr basierend auf irgendetwas im Alten Testament. Es waren einfach Zeichen, die alle auf Jesus hinweisen. I know some preachers who have hour-long sermons. Okay. Of theology, all based in the Old Testament. Ich kenne einige Prediger, die stundenlange Predigten über Theologien halten, die alle auf dem Alten Testament basieren. Listen, if it points to Jesus, these are fine. Hör zu, wenn sie auf Jesus hinweisen, dann ist es gut. But many times they don't. Aber oft tun sie es nicht. Many times they point to God, bypassing Jesus and therefore making God the wrong God. Oft weisen sie auf Gott hin, indem sie an Jesus vorbeigehen und somit Gott zum falschen Gott machen. The Bible is very clear. The mystery has been hidden and only revealed in Christ. Die Bibel ist sehr klar, das Geheimnis war verborgen und wurde nun in Jesus enthüllt. God was hidden. Gott war versteckt. In Christ he's revealed. In Jesus ist er offenbart. So don't look at the freeway sign and think you know what the city is all about. Schau nicht auf die Autobahnschilder und denke, dass du weißt, was die Stadt ausmacht. Tomorrow we keep going. Morgen geht's weiter.